5 Jahren tat ich alles dafür, dass die Bankräuber Biddle, Moffat, Cartwright, Hayward und Sutton verhaftet wurden und ins Gefängnis kamen. Alles Nötige dafür stand in einem Brief, den sie freundlicherweise unserem Mr. Holmes in der Brick Lane Nummer 12 hinterließ. Bedauerlicherweise wurde nur einer der Räuber hingerichtet. Einer kam frei und die 3 übrigen brachen kürzlich aus dem Gefängnis aus. Danach musste ich sicher gehen, dass sie sich gegenseitig neutralisieren. Jetzt ist Sutton, unser werter Mr. Blessington, tot und die 3 übrigen sind jetzt nicht nur als entflohene Häftlinge auf der Flucht, sondern auch als Mörder. Dass Sie, Miss Howells, für mich Blessingtons Vermögen sicherstellen konnten, ist nur ein erfreulicher Nebeneffekt. Aber wozu das Ganze? Es dient meinen längerfristigen Plänen. Genauso wie es meinen Plänen dient, der Polizei im Kampf gegen die Londoner Unterwelt zuweilen auf die Sprünge zu helfen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Meine nächsten Schritte sind bereits in die Wege geleitet. Ich werde dem britischen War Office die Information zuspielen, dass Mr. Moffat, einer der Bankräuber, in das Haus eines hohen Regierungsmitglieds eingebrochen ist. Das War Office wird daraufhin befürchten, dass Mr. Moffat Staatsgeheimnisse kennt. Durch diesen Verdacht werden die Bankräuber nicht mal mehr im Ausland sicher sein. Ist er denn dort eingebrochen? Nein, diese Aufgabe fällt Ihnen zu, Miss Howells. Was Sie dort stehlen sollen, teile ich Ihnen zu gegebener Zeit mit. Aber wenn die Geheimpolizei die Burschen schnappt, fliegt der ganze Schwindel auf? Ach, keine Sorge, Miss Howells. Alle Indizien werden ganz klar gegen die Räuber sprechen. Darüber hinaus habe ich Vorsorge getroffen, dass ich über Ihren Fluchtweg im Bilde bin und dass man Sie nie wird verhören können. Und wie wollen Sie das erreichen? Ohne es zu wissen, werden die 3 eine Bombe mit sich führen. Wie sollte das möglich sein? Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass Mörder auf der Flucht vor der Polizei Unterstützung benötigen. Und genau wie Sie, Miss Howells, werden Biddle, Hayward und Moffat eine Chance ergreifen, wenn sich ihnen eine bietet. Als Gegenleistung für die ihnen gewährte Hilfe werden die 3 den Auftrag erhalten, einen großen und schweren Koffer nach Portugal zu schmuggeln. Dabei werden sie irgendwann auf so große Schwierigkeiten stoßen, dass sie das Bedürfnis verspüren, den Koffer zu öffnen. Und dann wird... Exakt. Ich bin neugierig, wie weit die 3 kommen, bis sie den Koffer öffnen und damit ihrer Flucht einen endgültigen Schlusspunkt setzen. Verdammt, wo bleibt Moffat denn? Würdest du bitte endlich aufhören, in dieser Halle auf- und abzutigern? Du machst mich ganz irre, Hayward. Ich sage dir bitte, Moffat verpfeift uns. Während wir beide in diesem verdammten Lagerhaus versauern, rennt Moffat direkt zu den Bullen, fängt an zu singen. Wir beide wandern an den Galgen und er bekommt mildernde Umstände. Blödsinn. Warum sollte er das tun? Ihm haben wir doch unsere Flucht aus dem Knast zu verdanken. Warum sollte uns Moffat jetzt verraten? Das kann ich dir sagen. Unser Superhirn Moffat macht sich ins Hemd, weil wir Sutton aufgeknöpft haben. Es sollte wie Selbstmord aussehen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Moffat ist alleine los, um ein paar alte Kontakte zu nutzen. Wir brauchen Hilfe, wenn wir das Land verlassen wollen. Und wo bleibt er? Wir haben inzwischen 3 Uhr nachts. Es ist gerade nicht so einfach, im East End unbemerkt durchzukommen. Wir werden als entflohene Sträflinge gesucht. Schon vergessen? Scheiße! Die Bullen sind da! Immer mit der Ruhe, Hayward. Ich bin's. Und der Teufel soll mich holen, wenn ich ein Bulle bin. Moffat, na endlich! Wo warst du so lange? Und wer ist der Kerl, der da bei dir ist? Er bringt die Hilfe, die ich euch versprochen habe. Ist ganz schön dunkel hier drin. Aber wenn ich mich nicht täusche, könnte das der alte Trigger sein. Da hast du verdammt recht, Biddle. Es war schön zu hören, dass ihr 3 aus dem Knast entwischt seid. Trigger, wahrhaftig! Tritt näher, alter Junge. Ich frage mich nur, wie uns ein alter Hehler für geklaute Uhren helfen soll. Trigger hat einen neuen Auftraggeber, der offenbar sehr einflussreich ist. Am besten, er erzählt es euch selbst. Teufel! Was ist denn das für ein riesiger Holzkoffer? Was es damit auf sich hat, werdet ihr gleich erfahren. Was ist da drin? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Ding ganz schön schwer ist. Verstehe ich nicht. Das werdet ihr noch. Der Mann, für den ich jetzt arbeite, kann euch helfen. In seinem Auftrag versorge ich euch mit falschen Papieren, Fahrkarten für die Eisenbahn und für eine Passage von Southampton über La Coruña bis Lissabon. Dort werdet ihr vom langen Arm des Gesetzes mehr als sicher sein. Das höre sich einer an. Ich glaube, wir haben einen Hauptgewinn. So großzügig ist niemand, Trigger. Dein Auftraggeber kennt uns doch gar nicht. Glaubt mir, er ist über die Dinge, die ihr gedreht habt, bestens informiert. Und er hat scheinbar einen Narren an euch gefressen. Ich glaube, als er von euren Schwierigkeiten hörte, wusste er, dass ihr früher oder später bei mir anklopfen würdet. So hinterließ er mir diesen Koffer und einen Umschlag mit Anweisungen. Und was will er als Gegenleistung? Er möchte, dass ihr einen Job für ihn erledigt. Dachte mir schon, dass das zu schön ist, um wahr zu sein. Was für ein Job? Hier kommen wir auf diesen Holzkoffer zu sprechen. Ihr sollt den Koffer mit seinem Inhalt zu einem Verbindungsmann meines Auftraggebers nach Portugal bringen. Das führt mich zu der Frage zurück, was in dem Koffer ist. Ich weiß es wirklich nicht. Dann machen wir ihn doch auf. Ja, das geht nicht, denn er ist zugeschlossen. Dann gib uns den Schlüssel. Den habe ich nicht. Nur mein Auftraggeber hat einen und sein Verbindungsmann in Lissabon. Das bedeutet dann wohl, dass wir auf unserer Flucht einen riesigen Holzkoffer mit uns herumschleppen, auf den am Hafen jede Uniform aufmerksam wird und den wir in Portugal auch noch durch den Zoll bringen müssen. So ungefähr. Das ist doch verrückt. So ist aber die Abmachung. Wenn ihr sie annehmt, kann ich euch mit allem Nötigen versorgen und in Portugal wartet zudem eine Belohnung auf euch. Wie viel? Genug, dass es für einen Neuanfang reicht. Teufel auch. Muss ja eine Menge wert sein, was da in dem Koffer ist. Also, nehmt ihr das Angebot an? Ich weiß, dass wir uns bisher immer auf Trigger verlassen konnten. Was mir etwas Bauchschmerzen bereitet, ist der große Unbekannte. Wer ist eigentlich dein Auftraggeber, Trigger? Ich kenne keinen von den alten Unterweltbossen, der Kontakte bis nach Portugal hat. Von denen ist es auch keiner. Wenn ich ehrlich bin, hatten die alten Bosse in den letzten Jahren ganz schön viel Pech. Die Polizei hat ihnen die Hölle heiß gemacht. Ein paar sind abgehauen, ein paar sitzen inzwischen im Bau und die übrigen haben viel von ihrer Macht verloren. Scheiße. Wir waren wohl zu lange weg vom Fenster. Und für wen arbeitest du jetzt? Der Mann ist ein Geist. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Aber er scheint über alles und jeden Bescheid zu wissen. Und wie arbeitet man für einen Geist? Geht alles über Mittelsmänner, die ihn auch nicht kennen. Sie bekommen ihre Anweisungen in Briefumschlägen oder in Unterredungen, bei denen sie nur seine Stimme hören. Der Geist bestellt alles Mögliche. Diebstähle, Fälschungen, Beschattungen, Erpressungen, Überfälle und ab und zu auch einen Mord. Die Umsetzungspläne sind perfekt ausgearbeitet. Dafür kassiert ihr einen Anteil der Beute. Ich schätze, das wird den anderen Bossen irgendwann mächtig auf den Zeiger gehen. Also weißt du auch nicht wirklich, für wen du arbeitest, Trigger. Im Grunde mache ich nur, was in meinen Anweisungen steht. Und diesmal stand in den Anweisungen, dass ihr Fluchthilfe bekommt, wenn ihr diesen Koffer transportiert. Ich fürchte, wir werden dem großen Unbekannten einfach vertrauen müssen. Einverstanden, Trigger. Der große Unbekannte hilft uns dabei, ins Ausland zu entkommen und wir übernehmen den Job mit dem Koffer. Ach, Reporter. Wen interessiert es denn, was der Vorsitzende der Liberal Party zum Mittag gegessen hat? Ach. Wo bleibt nur Holmes schon wieder? Ich hasse verregnete Herbsttage, an denen er einfach auf Wanderschaft geht. Ah, das wird er sein. Na, endlich. Noch ein weiterer Artikel über die Speisevorlieben eines Politikers und ich wäre Anarchist geworden. Ich bin mal gespannt, ob er mir erzählt, was ein beratender Detektiv einen Nachmittag lang im Regen macht. Was schauen Sie denn so erwartungsvoll, Watson? Ach, nichts. Es ist ja nichts dabei, mal einen ganzen Nachmittag zum intensiven Zeitungsstudium zu haben. Ich habe gerne mal etwas Zeit für mich. Ein bisschen Müßiggang tut ab und zu gut. Hatten Sie einen interessanten Spaziergang, Holmes? Oh ja, sehr interessant. Und? Ja? Holmes, wir arbeiten inzwischen seit rund 5 Jahren zusammen. Aber trotzdem ziehen Sie an manchen Tagen einfach los, als wäre ich gar nicht da. Dann bleiben Sie stundenlang weg und selbst nach Ihrer Rückkehr rücken Sie mit nichts raus. Wie sollen wir zusammenarbeiten, wenn Sie mir weder irgendwas sagen, noch mir irgendetwas zu tun geben? Sie hätten zum Beispiel das Abendessen machen können, Watson. Holmes. Ist ja gut, mein Freund. Sie haben ja recht. Wenn ich mich mit ungelösten Fragen beschäftige, vergesse ich zuweilen alles andere. Ich gelobe Besserung. Darauf bin ich aber gespannt. Weihen Sie mich jetzt in die Geheimnisse Ihres detektivischen Nachmittags ein? Ich, für meinen Teil, habe mich mit den Speisegewohnheiten unserer Politiker beschäftigt. Und mit Klatsch und Tratsch aus der Welt der Schönen und Reichen. Ich kenne alle Zeitungen der letzten Wochen auswendig. Klingt unsagbar faszinierend. Ich habe versucht, eine Spur der flüchtigen Bankräuber und Mörder Biddle, Hayward und Moffat zu finden. Hinter denen ist doch auch Scotland Yard her. Wie Sie wissen, öffnen sich mir manche Türen, die unseren staatlichen Kollegen verschlossen bleiben. Sind Sie fündig geworden? Noch nicht. Aber ich weiß, dass Ihre Optionen begrenzt sind. Fürs Erste werden Sie sich irgendwo verstecken. Aber dann müssen Sie doch irgendwann versuchen, aus der Stadt und schließlich sogar aus dem Land zu kommen. Als Mörder droht Ihnen der Strick. Und mit dieser Erkenntnis wollen Sie die drei finden? Das habe ich vor. Wenn Sie das Land verlassen wollen, können Sie das nur mit einem Schiff, denn das Königreich ist eine Insel. Ein naheliegendes Ziel ist daher der Hochseehafen von Southampton. Um dorthin zu gelangen, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Mit einer Kutsche oder mit der Eisenbahn. Und wenn Sie Pferde stehlen oder auf einen Güterzug aufspringen, dann sind Sie für immer weg? Unwahrscheinlich. Beides könnte mehr Aufmerksamkeit erregen, als Ihnen lieb ist. Ein aufmerksamer Bahnbeamter und ein Telegramm zur nächsten Station und es ist aus für Sie. Und auch Pferdediebe bleiben nicht lange unentdeckt. Wir sind ja nicht im Wilden Westen. Nein, lieber Watson, die 3 Flüchtigen werden mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen, ganz regulär als gewöhnliche Fahrgäste mit der Eisenbahn zu fahren. Und was hilft uns diese Vermutung? Sie müssen erstens versuchen, sich Fahrkarten zu besorgen. Und dann müssen Sie zweitens in den richtigen Zug kommen. Und das alles, ohne den Polizisten über den Weg zu laufen, die die Bahnhöfe kontrollieren. Immerhin werden Sie gesucht. Das schränkt Ihre möglichen Wege ein. Von diesen Wegen können Sie keinen nehmen, ohne dass ich es mitbekomme. Sie haben Wiggins und die anderen Herumtreiber kontaktiert, habe ich recht? Das habe ich, Watson. Leider verging ein ganzer Nachmittag darüber, die Jungs an den richtigen Stellen zu postieren. Für Sie wurde unterdessen ein höchst vornehmer Brief abgegeben. Es ist der Umschlag mit Wappen und Monogramm, der vor Ihnen auf dem Tisch liegt. Ihre Briefe heute früh waren von einem Fischhändler und einem Zolleinnehmer, wenn ich mich recht erinnere. Ja, mein Briefwechsel besitzt entschieden den Reiz der Abwechslung. Und je weniger vornehm, desto interessanter sind sie in der Regel. Dies hier sieht gerade aus wie eine jener unwillkommenen schriftlichen Einladungen, die einen entweder zu einer Marter oder zu einer Lüge verdammen. Ich kann sie mir Sekt anstoßen, bei unverbindlichem Geplauder und beim Walzertanzen gar nicht vorstellen. Scheinbar habe ich diesmal daneben gelegen. Das könnte etwas Interessantes sein. Also nichts Gesellschaftliches? Nein, durchaus geschäftlich. Und von vornehmer Seite? Von einer der vornehmsten Personen in ganz England. Nun, dann gratuliere ich Ihnen, mein Freund. Ich versichere Ihnen, Watson, es ist keine Ziererei, wenn ich sage, dass ich auf den gesellschaftlichen Rang meiner Klienten keinen großen Wert lege. Vielmehr sind mir interessante Fälle wichtig. Tatsächlich könnte aber auch dies so ein interessanter Fall sein. Ich stelle übrigens gerade fest, dass es von Ihnen sehr vorausschauend war, den Nachmittag zum Studium der Zeitungen zu nutzen. Vielleicht können Sie mir dadurch in einer Sache sofort Auskunft erteilen. Ich lese nichts anderes als die Kriminalberichte und meine Post. Aus letzterer erfährt man wenigstens immer etwas. Aber wenn Sie die neuesten Ereignisse genau verfolgt haben, müssten Sie wohl auch etwas über Lord St. Simon und seine Hochzeit gelesen haben. Lord St. Simon? Aber natürlich! Das war sogar eine der interessanteren Geschichten. Auch wenn das die Zeitungen für meinen Geschmack etwas zu stark ausgeschlachtet haben. Das ist gut. Dieser Brief hier ist nämlich von Lord St. Simon. Ich werde den Brief vorlesen und Sie müssen dann die Zeitungen noch einmal durchgehen und mir alles zusammensuchen, was sich auf diese Angelegenheit bezieht. Ich werde mein Möglichstes tun. Mein lieber Mr. Sherlock Holmes, Lord Backwater sagt mir, dass ich Ihrem Scharfsinn und Ihrer Verschwiegenheit unbedingtes Vertrauen schenken dürfe. Ich habe mich daher entschlossen, bei Ihnen vorzusprechen und nun Ihren Rat in Beziehung auf ein höchst schmerzliches Ereignis zu erbitten. Es hat sich bei Gelegenheit meiner Hochzeit zugetragen. Ich gedenke, mich um 6 Uhr bei Ihnen einzufinden und hoffe, dass Sie etwaige anderweitige Verpflichtungen auf später verschieben werden. Die vorliegende Angelegenheit ist von allerhöchster Wichtigkeit. Ihr aufrichtiger St. Simon, Schloss Grosvenor, 8. Oktober 1886. Ich bearbeite natürlich herzlich gern einen interessanten Fall, aber im Grunde kommt er höchst ungelegen. Die ersten Nachrichten über den Verbleib der 3 Bankräuber und Mörder könnten jederzeit eintreffen. Dann bin ich ungern hier gebunden. Sie können einem Lord doch nicht einfach absagen. Im Übrigen ist gar nicht mehr viel Zeit bis 6 Uhr. Naja, vielleicht lässt sich die Sache ja schnell klären. Sehen Sie jetzt bitte die Zeitungen durch und ordnen die Artikel zu St. Simons Hochzeit nach ihrer Reihenfolge. Ich will unterdessen einmal feststellen, wer unser Klient genau ist. Ich bin schon dabei. Ich hoffe, ich übersehe keinen der Artikel. Ich habe hier ein höchst wertvolles Nachschlagewerk über die britischen Adelsgeschlechter. Mal sehen, ob ich unseren Lord St. Simon in diesem Buch finde. Da haben wir ihn ja. Lord Robert Walsingham, de Bere St. Simon, 2. Sohn des Herzogs von Balmoral. Wappen blau, 3 Stachelnüsse im Mittelfeld über einem schwarzen Querbalken. Geboren 1846, also 40 Jahre alt. Damit also auch nicht zu jung zum Heiraten. Er war früher Unterstaatssekretär im Kolonialamt. Der Herzog, sein Vater, war damals Minister der Auswärtigen Angelegenheiten. Die Familie stammt weiblicherseits in gerader Linie von den Tudors ab. Was könnte ein so hoher Adeliger von uns wollen? Sind Sie in den Zeitungen fündig geworden, Watson? Es war keine große Mühe. Die Ereignisse sind neueren Datums und der merkwürdige Fall ist mir gleich aufgefallen. Bitte lesen Sie mir vor, was Sie haben. Hier ist die erste Notiz, die ich finden konnte. Sie stand, wie Sie sehen, vor ein paar Wochen in der Morning Post unter Personalnachrichten. Lord Robert St. Simon, 2. Sohn des Herzogs von Balmoral, beabsichtigt, sich mit Miss Hetty Duran, einzige Tochter von Mr. Aloysius Duran aus San Francisco, ehelich zu verbinden. Gerüchten zufolge soll die Vermählung in allernächster Zeit stattfinden. In derselben Woche stand noch ein ausführlicher Artikel in einer der anderen Zeitungen. Da ist er. Der Text ist höchst amüsant geschrieben. In Heiratssachen wird man wohl nächstens einen Schutzzoll für unsere heimischen Erzeugnisse verlangen. Eine der britischen Adelsfamilien nach der anderen beugt sich dem häuslichen Zepter unserer hübschen überseeischen Stammverwandten. Die Zahl der Siegespreise, die diese reizenden Eroberinnen davongetragen haben, hat in der vergangenen Woche einen ganz gewichtigen Zuwachs erfahren. Lord St. Simon, der sich seit mehr als 20 Jahren gegen Amos-Pfeilen als unverwundbar gezeigt hatte, kündigte nunmehr seine baldige eheliche Verbindung mit Miss Hetty Duran an. Hetty Duran ist die reizende Tochter eines kalifornischen Millionärs. Miss Duran, deren anmutige Erscheinung bei den Festlichkeiten in Westbury House großes Aufsehen erregte, ist sein einziges Kind und ihre Mitgift wird mehr als 1 Million betragen. Später steht ihr noch mehr in Aussicht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich der Herzog im Laufe der letzten Jahre genötigt sah, seine Gemälde zu verkaufen, und Lord St. Simon hat außer dem kleinen Gut Birchmore keinen eigenen Grundbesitz. So liegt es auf der Hand, dass die kalifornische Erbin nicht die einzige Gewinnerin bei dieser Verbindung sein wird. Sonst noch etwas? Ja. In Hülle und Fülle. Es kommt dann noch eine Notiz in der Morning Post, in der steht, dass die Hochzeit in aller Stille in der Kirche St. George's stattfindet. Einladungen erhalten nur ein 50 der nächsten Bekannten. Danach werde sich die Gesellschaft in ein Haus in Lancaster Gate begeben, das Mr. Aloysius Duran gemietet hat. 2 Tage darauf, also am vergangenen Mittwoch, kommt dann eine kurze Meldung, dass die Hochzeit stattgefunden habe. Das junge Paar gedenke, die Flitterwochen auf Lord Backwaters Besitzung bei Petersfield zu verbringen. Das ist alles, was die Zeitungen vor dem Verschwinden von Hetty Duran gebracht haben. Dem was? Vor dem Verschwinden der Braut. Wann verschwand sie denn? Beim Hochzeitsmahl. Na, sieh einer an. Die Sache ist ja noch weit interessanter, als es den Anschein hatte. Das ist ja wirklich dramatisch. Ja, ich war auch überrascht. Ein Fall wie dieser kommt nicht alle Tage vor. Vor der Trauung verschwinden sie häufiger. Gelegentlich kommt es auch einmal während der Flitterwochen vor. Aber einen Fall, in dem es nach der Trauung mit dem Verschwinden so große Eile hatte, habe ich noch nicht erlebt. Bitte lassen Sie mich den ganzen Bericht hören. Ich muss Ihnen gleich im Voraus sagen, dass er sehr unvollständig ist. Dem können wir sicher abhelfen. Die Nachricht stand in einem der gestrigen Morgenblätter. Der Artikel trägt die Überschrift »Merkwürdiger Vorfall bei einer vornehmen Hochzeit«. Die Familie von Lord Robert St. Simon wurde durch die rätselhaften Vorfälle, die sich bei dessen Hochzeit zutrugen, in die größte Bestürzung versetzt. Wie wir durch intensive Recherche herausfanden, spielte sich Folgendes ab. Die Feier in der Kirche St. George's hielt sich im engsten Kreis. Zugegen waren nur der Vater der Braut, Mr. Aloysius Doran, die Herzogin von Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustachius und Lady Clara St. Simon, die junge Schwester des Bräutigams, sowie Lady Alicia Whittington. Die ganze Gesellschaft begab sich daraufhin in Mr. Aloysius Durans Haus in Lancaster Gate. Das Festmahl wurde, wie es scheint, von einer weiblichen Person gestört. Deren Name ließ sich nicht feststellen. Wieder mal typisch Reporter. Ellenlange Gästelisten, aber wenn es interessant wird, schreiben sie nichts. Steht in dem Artikel wenigstens, was diese Frau wollte? Das wollte ich ja gerade vorlesen, Holmes. Sie gab vor, Anspruch an Lord St. Simon zu haben und versuchte, in das Haus einzudringen. Die Braut saß mit der übrigen Gesellschaft zu Tisch, als sie plötzlich über Übelbefinden klagte und sich auf ihr Zimmer zurückzog. Als ihre längere Abwesenheit aufzufallen begann, ging der Vater ihr nach. Er erfuhr von dem Kammermädchen, dass seine Tochter nur einen Augenblick auf ihr Zimmer gekommen war. Dann habe sie einen Mantel umgeworfen, den Hut aufgesetzt und das Haus eilig verlassen. Bis gestern Abend in später Stunde war über den Verbleib der Vermissten nichts bekannt. Wie die Polizei bestätigte, wird nach der Dame inzwischen intensiv gesucht. Die Polizei soll die Festnahme der Frau veranlasst haben, die das Festmahl gestört hatte. Es wird vermutet, dass sie mit dem Verschwinden der Braut zu tun hat. Und das ist alles? Es gibt noch eine winzig kleine Notiz. Hier ist es. Das ist die neueste Meldung. Sie besagt, dass Miss Flora Millar, die Störerin der Hochzeitsfeier, festgenommen wurde. Sieh an. Es ist exakt 6 Uhr abends. Das dürfte Lord St. Simon sein. Lassen Sie sich nur nicht einfallen, jetzt fortgehen zu wollen, Watson. Ich habe lieber einen Zeugen und wäre es auch nur zur Unterstützung meines Gedächtnisses. Wohnt hier Mr. Sherlock Holmes? Mhm, der wohnt hier und Dr. Watson ebenfalls. Ich bin Mrs. Hudson, die Hauswirtin. Ich bin Lord St. Simon. Ich habe mich per Brief bei Mr. Holmes angekündigt. Er erwartet mich. Ein Lord? Na, das ist doch mal ein vornehmer Gast in meinem Haus. Tretet bitte ein, Milord. Ich führe euch direkt hoch. Bitte folgt mir eurer Lordschaft. Scheinbar hat unser adeliger Besuch Mrs. Hudson aus dem Konzept gebracht. Sie kommt sonst nie mit hoch. Mr. Holmes, wir haben einen hohen Gast in unserem Haus. Dieses Lord St. Simon und... Oh, ich habe leider völlig vergessen anzuklopfen. Das macht überhaupt nichts, Mrs. Hudson. Wir hörten bereits, dass Sie kommen würden. Guten Abend, Lord St. Simon. Ich bin Sherlock Holmes. Dies ist mein Freund und Berater Dr. Watson. Bitte nehmen Sie doch in diesem Sessel Platz. Herzlich gern, Mr. Holmes. Kann ich euch irgendetwas anbieten, Milord? Ich hatte gerade einen Kuchen im Ofen. In 10 Minuten könnte ich servieren. Danke für das Angebot, aber ich bin rein geschäftlich hier. Vielleicht ein Tee. Ich setze sofort Wasser auf. Das ist wirklich nicht nötig, Mrs. Hudson. Wir kümmern uns schon um unseren Gast. Aber das macht mir überhaupt keine Umstände. Ich brühe gern einen Tee für seine Lordschaft auf. Ich lasse Sie rufen, wenn ich etwas benötige. Aber selbstverständlich. Ich bin dann wieder unten. Bitte ruft einfach, wenn... Also ich bin dann wieder unten. Also einfach nur rufen. Ich bin da. Bitte verzeihen Sie, Mrs. Hudson, Ihren Übereifer. Sie ist adeligen Besuch nicht gewöhnt. Das kann ich mir vorstellen. Es ist mir auch äußerst unangenehm, dass ich gezwungen bin, einen Detektiv aufzusuchen. Sicher sind auch Sie keine Aufträge aus hohem Hause gewöhnt. Dennoch nehme ich doch an, dass Sie in meinem Anliegen nicht das Anliegen eines gewöhnlichen Arbeiters sehen werden. Es ist von äußerster Brisanz. Ich kann nicht verhehlen, dass die Sache für mich von gewissem Interesse ist. Ich habe mir durch die Zeitungsberichte bereits ein grobes Bild gemacht. Ach, diese Schmierblätter. Bedeutet das, die Artikel entsprechen nicht der Wahrheit? Doch. Aber sie bringen mich und meine Familie in große Verlegenheit. Damit ich Ihnen dabei helfen kann, Ihre Braut zu finden, wird es für Sie nötig sein, mir weitere Auskünfte zu erteilen. Ich bin bereit, Ihnen jeden Aufschluss zu geben, der hilfreich sein kann. Dann wird es das Beste sein, wenn ich Ihnen direkte Fragen stelle und Sie mir ebenso direkte Antworten geben. Bitte, tun Sie das. Wann trafen Sie zum ersten Mal mit Miss Durand zusammen? In San Francisco, vor einem Jahr. Sie befanden sich damals auf einer Reise durch die Vereinigten Staaten? Verlobten Sie sich damals schon? Nein. Aber Sie standen auf freundschaftlichem Fuß mit Miss Durand. Ich fand Vergnügen an Ihrer Gesellschaft und sie konnte wohl auch merken, dass dies der Fall war. Miss Durands Vater ist sehr reich, habe ich gehört. Er gilt als der reichste Mann an der ganzen Westküste. Und womit verdient er sein Geld? Mit Bergbau. Vor wenigen Jahren war er noch ohne Vermögen. Dann stieß er auf Gold und machte dabei ein glänzendes Geschäft. Was ist Ihr Eindruck vom Charakter Ihrer Gemahlin? Sehen Sie, Mr. Holmes, meine Gemahlin war schon 20 Jahre alt, ehe ihr Vater ein reicher Mann wurde. Bis dahin war sie in einem Goldgräberdorf aufgewachsen und durch Berge und Wälder geschweift. Ihre Erziehung geht mehr auf Rechnung der Natur als auf die eines Schulmeisters. Sie ist, was man einen Wildfang nennt. Sie ist rasch fertig mit ihrem Urteil und kennt keine Furcht, wenn es gilt, ihre Entschlüsse auszuführen. Trotzdem habe ich sie für ein durchaus edel geartetes Wesen gehalten. Haben Sie eine Fotografie von ihr? Ich habe eine Miniaturmalerei auf Elfenbein, in der ihre Erscheinung voll zur Geltung kommt. Wie ich sehe, ist sie eine wirklich hübsche junge Frau. Die junge Dame kam nach London und sie knüpften hier die Bekanntschaft wieder an? Jawohl, ihr Vater brachte sie herüber. Ich traf mehrmals mit ihr zusammen, bis ich mich mit ihr verlobte und kürzlich heiratete. Waren Sie mit Ihrer Braut am Tag vor der Hochzeit zusammen? Jawohl. War sie da guter Laune? In so froher Stimmung wie immer. Sie machte fortwährend Pläne für unsere Zukunft. Wirklich? Das ist höchst merkwürdig. Und am Hochzeitsmorgen? Sie war so fröhlich wie nur möglich. Wenigstens bis nach der Trauung. Dann haben Sie eine Veränderung bei ihr bemerkt. Nun ja, um die Wahrheit zu sagen, erfuhr ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal, dass sie auch etwas heftig werden kann. Dabei war das Vorkommnis eigentlich unbedeutend. Offenbar nicht. Bitte erzählen Sie. Es hört sich wirklich kindisch an. Als wir vom Altar zurückgingen, ließ sie ihren Brautstrauß fallen. Sie schritt gerade an der hintersten Sitzreihe vorüber und so fiel der Strauß auf einen der Kirchenstühle. Das verursachte einen Aufenthalt von einigen Augenblicken. Der dort sitzende Herr händigte ihr den Strauß sofort wieder aus. Der Strauß hatte nicht gelitten. Trotzdem gab mir Hetty zu dem Vorfall nur abgebissene Antworten. Und während unserer Fahrt nach Hause war sie ganz aufgewühlt. Gehörte der Herr auf dem Kirchenstuhl zur Hochzeitsgesellschaft? Nein, nein, St. George's ist ja eine öffentlich zugängliche Kirche. Ich nenne diese Person nur aus Höflichkeit einen Herrn. Er war ein ganz gewöhnlich aussehender Mensch, den ich kaum bemerkt hatte. Da die Veränderung im Wesen ihrer Braut nach dieser einen Begegnung stattgefunden hat, muss sie mit diesem Menschen in irgendeiner Beziehung stehen. Könnte er ihr etwas zugesteckt haben? Ich wüsste nicht wie. Der Vorfall dauerte ja nur einen Moment. Bekam ihre Braut später mit, wie Miss Flora Miller versuchte, ins Haus ihres Schwiegervaters einzudringen? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich hatte so einen Vorfall schon befürchtet und sie wurde von zwei Polizisten in Zivil fortgebracht. Ich darf wohl um etwas genauere Auskunft über diese Damen und ihre Beziehung zu ihr bitten. Wir haben ein paar Jahre auf freundschaftlichem Fuß miteinander gestanden. Ich darf wohl sagen, auf sehr freundschaftlichem Fuß. Sie tanzte meist im Allegro. Ich war nie schlecht zu ihr, als ich aber merkte, dass sie mit unserer Freundschaft gewisse Erwartungen zu verbinden begann, brach ich den Kontakt ab. Als sie dann von meiner Verlobung erfuhr, schrieb sie mir schreckliche Briefe. Um die Wahrheit zu sagen, sie war der Grund, warum ich die Hochzeit in aller Stille feiern ließ. Ich befürchtete eine Szene. Könnte Flora Miller ihre Braut aus dem Haus gelockt und ihr etwas angetan haben? Ich glaube, Flora könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Die Eifersucht bewirkt manchmal merkwürdige Veränderungen im Charakter eines Menschen. Das war die Hausklingel. Wer könnte das denn sein? Inspektor Lestrade, was führt Sie in diese Abendstunden denn zu uns? Glauben Sie mir, Mrs. Hudson, viel lieber würde ich meinen Kollegen Gregson auf der Suche nach den drei Bankräubern unterstützen. Leider hält mich eine andere Sache in Atem. Lord St. Simon hinterließ uns die Mitteilung, dass er bei Mr. Holmes zu finden ist. Seine Lordschaft? Ja, seine Lordschaft ist zurzeit oben. Ich muss ihm leider von einem erschreckenden Fund berichten. Oh nein, was soll das heißen? Spricht er etwa von Hattie? Erkennen Sie dieses Kleidungsstück, Lord St. Simon? Großer Gott, ja. Das ist Hatties Hochzeitskleid. Wo haben Sie es gefunden, Inspektor? Hier im Hyde Park, im See, ganz nah beim Ufer. Ein Parkhüter sah es im Wasser schwimmen. Jetzt fürchte ich, dass wir im See auch die Leiche der jungen Frau finden werden. Lass es nicht wahr sein. Dieser wunderbaren Logik zufolge müsste man also die Leiche eines Verstorbenen stets in der Nähe eines Kleiderschranks finden. Wie würden Sie denn den Zustand des Brautkleids beschreiben, Watson? Naja, es ist nass. Exakt, es ist nass, aber nicht etwa beschädigt. Die Vermisste hat das Kleid selber abgelegt. Und ich bin überzeugt, dass ihr Gewalt angetan wurde. Ich weiß sogar, wer die Täterin war. Da bin ich aber gespannt. Mein Wissen beruht auf einem Fund, den ich in einer Tasche des Kleids gemacht habe. Lassen Sie mal sehen, Inspektor. Ja, Augenblick. Ja, ich muss... Würden Sie das Kleid mal bitte halten? Nehmen Sie es ihm ab, Watson. Natürlich. Ich hab es, Inspektor. Sie können loslassen. Ich kann nicht fassen, dass Hattie tot ist. In einer Tasche des Kleids habe ich ein Visitenkarten-Etui gefunden. In dem Etui steckt ein Zettel, der erfreulicherweise noch lesbar ist. Hören Sie nur. Wenn alles besorgt ist, werde ich erscheinen. Komme unverzüglich. Unterschrieben ist die Nachricht mit den Buchstaben F-H-M. Na und? Dieser Zettel ist mit Flora Millers Anfangsbuchstaben unterzeichnet. Und er wurde zweifelsohne der Braut im Haus ihres Vaters zugespielt, um sie nach draußen zu locken. Und was bedeutet das H in der Mitte der drei Buchstaben? Na, es bedeutet... Mist, ich habe keine Ahnung. Holmes? Aber wie ich im Licht der Laternen gerade noch erkennen kann, scheint auch auf der Rückseite des Zettels etwas zu stehen. Das ist ohne Bedeutung. Der Zettel ist wohl ein Stück von einer Hotelrechnung. Dann ist es definitiv einen zweiten Blick wert. Gestatten Sie? Bitte. 4. Oktober. Zimmer 8 Schilling. Frühstück 2 Schilling 6 Pence. Gabelfrühstück 2 Schilling 6 Pence. Ein Glas Sherry 6 Pence. Dahinter steckt nichts. Konzentrieren wir uns lieber auf die Nachricht. Was halten Sie von dieser Rechnung, Watson? Dass die Preise ganz schön gepfeffert sind. Ich bin genau Ihrer Meinung. Das muss die Rechnung aus einem der besten Häuser sein. Es sollte mir gelingen, herauszufinden, wo diese Rechnung ausgestellt wurde und an wen. Ich vermute sehr stark an einen Mann oder eine Frau mit den Initialen FHM. Bitte erklären Sie mir endlich, was das alles zu bedeuten hat und wo Hattie abgeblieben sein kann. Geduld, Lord St. Simon. Ich bin davon überzeugt, dass ich in der Lage sein werde, Ihre Braut zu finden. Und diese Hotelrechnung wird mir dabei helfen. Ihr Freund Holmes hat einen eigenartigen Sinn für Humor, Doktor. Statt mir zu sagen, was er zu unternehmen gedenkt, lässt er uns im Ungewissen in seiner Wohnung zurück. Es geht inzwischen auf 10 Uhr abends zu. Ich weiß. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren und habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Wie glaubt er eigentlich, Hattie mit Hilfe einer Hotelrechnung finden zu können? Er ist gut in solchen Dingen. Ihm fallen Details auf, die ein normaler Mensch übersieht. Und sein Gehirn erkennt die unglaublichsten Zusammenhänge. Ich glaube, da kommt Holmes gerade. Treten Sie ein, ich bringe Sie sofort hoch. Lord St. Simon und Dr. Watson warten in der Wohnung. Folgen Sie mir die Treppe hoch. Nanu? Wen hat er denn da bei sich? Ob das meine Hattie ist? Es klingt nach mehr als zwei Personen. Hallo, Holmes. Hallo, Robert. Hattie, dem Himmel sei Dank, du lebst! Ich verspreche dir, Robert. Ich hätte in ein paar Wochen alles aufgeklärt. Aber Mr. Holmes hier bat uns, es sofort zu tun. Was meinst du mit uns? Wer ist der Mann an deiner Seite? Ich fürchte, Sir, Sie wurden das Opfer einer unglücklichen Verkettung von Umständen. Sie sehen hier Mr. Francis H. Moulton vor sich. Guten Abend, Gentlemen. Den rechtmäßigen Ehemann von Hattie Doran oder richtigerweise Mrs. Hattie Moulton. Was? Du hast mich betrogen. Das hat sie nicht, denn bis zum Morgen ihrer Trauung ging Mrs. Moulton davon aus, dass ihr Mann tot sei. Ich schlage vor, wir setzen uns gemeinsam an den Tisch. Dann werden Sie erfahren, was geschehen ist, Lord St. Simon. Das ist eine gehörige Überraschung. Wie haben Sie die beiden gefunden, Holmes? Mithilfe der Hotelrechnung war es einfach. Es gibt in London nicht viele Häuser mit so erlesenen Preisen. Sie hielten sich beide noch im Hotel auf. Und das Hochzeitskleid im See? Diese Frage kann Mr. Moulton beantworten. Als Hattie bei mir war, packte ich das Kleid zusammen und warf es weg. Ich wollte sichergehen, dass man uns nicht findet. Wie konntest du mir das antun, Hattie? Ich habe es wirklich ernst mit dir gemeint, Robert. Aber als ich beim Eintreten in die Kirche zufällig hinter mich schaute und plötzlich Frank erblickte, ich dachte zuerst, es sei ein Geist. Aber er saß wirklich dort. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich gab Hattie ein Zeichen, das sie nicht sagen sollte, und schrieb ihr eine Nachricht auf einen Zettel. Als sie an mir vorbeikam, ließ sie den Brautstrauß fallen und ich hatte die Gelegenheit, die Nachricht zwischen die Blumen zu stecken. Mir drehte sich in der Kirche alles im Kreis. Die Worte des Pfarrers klangen für mich wie Bienensummen. Ich weiß, ich hätte mit dir reden sollen, Robert. Aber das wäre vor all den vornehmen Leuten ganz furchtbar gewesen. Ich saß im Haus meines Vaters, noch keine 10 Minuten bei Tisch, als ich Frank durch das Fenster auf der Straße sah. Danach bin ich auf und davon. Aber wer in Gottes Namen ist dieser Mann? Frank und ich trafen uns 1884 im McGuire's Camp am Felsengebirge. Dort besaß Papa eine Grube. Wir verlobten uns, aber Papa erlaubte uns die Hochzeit nicht, weil Frank damals nur ein armer Goldsucher war. Also heirateten wir heimlich. Papa wäre außer sich gewesen, hätte er davon erfahren. Dann zog Frank los, um beim Schürfen endlich sein Glück zu machen. Er versprach, dass er mich holen würde, wenn er genug für unser neues Leben angesammelt hätte. Ich bekam immer wieder Nachrichten von ihm. Die letzte aus New Mexico. In diesen Wochen sah ich dann einen langen Artikel in der Zeitung. Die Apachen hatten ein Goldgräberdorf in New Mexico überfallen. Frank war in der Liste der Erschlagenen aufgeführt. Ich war völlig am Ende. Ein Jahr später begegnete ich dir, Robert, in San Francisco. Die Rothäute hatten mich verschleppt. Irgendwann konnte ich ihnen aber entwischen. In Frisco erfuhr ich dann, dass Hattie mich für tot hielt und nach England gegangen war. Es war schrecklich, in der Zeitung dann von ihrer geplanten Hochzeit zu lesen. Ach, so ist das also. Ein amerikanischer Goldsucher wird mir vorgezogen? Dann gibt es jetzt wohl nichts mehr zu sagen. Aber Robert, es tut mir wirklich sehr leid, wenn ich dir wehgetan habe. Ich wollte das nicht. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht schlecht von mir. Sie werden entschuldigen, Mrs. Moulton. Aber ich bin es nicht gewöhnt, meine intimsten persönlichen Verhältnisse öffentlich zu erörtern. Dann willst du mir also nicht vergeben? Bitte reich mir wenigstens die Hand, bevor du gehst. Ich bedauere, Mrs. Moulton, aber ich ziehe mich jetzt zurück. Guten Abend. Mr. Holmes, ich werde Sie nun nicht weiter belästigen. Aber Robert... Lord St. Simon... So bleiben Sie doch hier. Oh nein. Nicht zu fassen. Holmes, Sie können Lord St. Simon doch nicht so gehen lassen. Warum nicht? Es ist doch alles geklärt. Die Fakten ja, aber nicht die Gefühlslage. Und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt tun, Watson? Gehen Sie ihm nach und reden Sie noch mal mit ihm. Er darf die junge Mrs. Moulton nicht so zurücklassen. Mein Gott. Wenn Sie darauf bestehen, Watson, versuche ich mein Glück. Ja, bitte tun Sie das. Ich bin gleich zurück. Ich fürchte, mein lieber Watson ist manchmal zu sentimental. Was erwartet er eigentlich, dass ich jetzt sagen soll? Dann versuche ich mal mein Glück. Dieser Lord ist doch bestimmt schon in eine Kutsche gestiegen. Lord St. Simon! Lord St. Simon, kommen Sie bitte zurück! Lord St. Simon, sind Sie... Bedauere, Mr. Holmes, ich bin nicht Lord St. Simon. Der ist schon weg. Ihrem schlecht sitzenden Anzug nach sind Sie ein Staatsbeamter. Vereinbaren Sie einen Termin, ich habe jetzt keine Zeit. Bedauere, ich brauche Sie jetzt. Lassen Sie sofort meinen Mantel los. Ich weiß mich durchaus zu verteidigen. Ich ebenfalls, aber ich hoffe sehr, dass dies nicht nötig sein wird. Ich muss Sie dringend bitten, mit mir zu kommen. Ihr Land braucht Sie, Holmes. Das ist ja lustig. Ich kann mich nicht erinnern, Angestellter des Königreichs zu sein. Es geht um die nationale Sicherheit und wir sind überzeugt, dass Sie uns helfen können. Wer sind Sie? Nun, ich gehöre zu jenen Leuten, die nicht existieren. Sie dürfen mich Brown nennen. Also ein Spion? Tut mir leid, aber ich verdiene mein Geld mit ehrlicher Arbeit. Es handelt sich um eine Person, die Sie vor ein paar Tagen als Mörder von Dr. Blessington identifiziert haben. Sie sprechen von einem der Bankräuber, Biddle, Hayward und Moffat. Ich spreche von Mr. Moffat. Dem War Office liegen Informationen vor, dass Mr. Moffat in das Haus eines hohen Regierungsmitglieds eingebrochen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass er Dokumente mit Staatsgeheimnissen ins Ausland schaffen will. Wenden Sie sich an Scotland Yard. Die suchen die Bankräuber bereits. Ich bin mir sicher, dass Sie sie schneller finden, Mr. Holmes. Ich weiß, dass Sie effektiver arbeiten als Scotland Yard. Das ist ja wohl auch nicht schwer. Mr. Holmes, lassen Sie uns keine Spiele spielen. Jede Minute, die wir hier stehen, kann Mr. Moffat nutzen, um zu verschwinden. Wir müssen ihn erwischen, bevor die Dokumente in falsche Hände geraten. Also gut, ich helfe Ihnen, Mr. Brown. Bitte gestatten Sie mir aber zunächst, Dr. Watson und meine beiden Gäste zu unterrichten. Das kann ich leider nicht erlauben. Ich habe Sie hier auf der Straße abgefangen, weil Dr. Watson und Ihre Gäste nichts von mir wissen dürfen. Sie dürfen auch nie erfahren, worum ich Sie gebeten habe, Holmes. Das wird Dr. Watson nicht gefallen. Als ich sagte, ich würde Ihnen helfen, habe ich eigentlich nicht an eine nächtliche Fahrt in einem Güterzug gedacht. Wenn Ihre Quelle recht hat, sind Biddle, Hayward und Moffat mit dem Nachtzug auf dem Weg nach Southampton. Hätten wir auf die nächste reguläre Verbindung gewartet, wäre Ihr Vorsprung zu groß geworden. Wir haben noch genug Zeit. Die drei scheinen etwas bei sich zu haben, das sie am Hafen langsam machen wird. Wovon sprechen Sie? Ich spreche von dem großen Holzkoffer, den meine Quelle erwähnte. Sie trugen ihn bei sich, als sie in den Zug stiegen. Das ist ein großes Gepäckstück, mehr nicht. Für drei Männer auf der Flucht ist so etwas viel zu umständlich. Es muss einen Grund geben, weshalb sie sich damit abschleppen. Was könnte das sein? Sie müssen etwas transportieren. Vermutlich als Gegenleistung für Hilfe, die ihnen gewährt wird. Na und? Es befindet sich bestimmt keine Damenunterwäsche in diesem Koffer. Das bedeutet, dass sie damit einen großen Bogen um die Hafenbürokratie machen müssen. Das hält sie auf. Wie kann es eigentlich sein, dass keiner der Polizisten auf dem Bahnhof in London Alarm geschlagen hat? Die Gesichter von Biddle, Hayward und Moffat sind ihnen bekannt. Sie haben einen inoffiziellen Weg zum Zug genommen. Zum Glück kenne ich diese Wege und so wurden sie von meinen Helfern gesehen. Sie haben ein gut funktionierendes Netz an Informanten, Holmes. Ich wusste, dass es richtig war, Sie um Unterstützung zu bitten. Wenden wir uns jetzt unseren nächsten Schritten zu. Um die drei Männer am Hafen aufspüren zu können, müssen wir ihre möglichen Reiseziele eingrenzen. Können Sie mir sagen, welche Staatsdokumente Moffat gestohlen hat und welche Nation sie gegen uns verwenden kann? Nein. Können oder wollen Sie es nicht, Brown? Ich habe diese Information nicht. Mein Befehl lautet nur, Moffat aufzuspüren und festzusetzen. Das ist nicht sehr hilfreich. Im Grunde ist jedes mögliche Reiseziel außerhalb des Königreichs für uns gefährlich. Ganz Europa ist ein Pulverfass. Besonders dieser deutsche Kanzler Bismarck ist ein Fuchs. Denn man weiß nie, was er als nächstes ausheckt. Es gibt so viele Bündnisse, Geheimbündnisse und geheime Absprachen, dass es ein Graus ist. Nach unseren Erkenntnissen verhedderte sich Österreich-Ungarn im letzten Jahr sogar in einem seiner eigenen Bündnisse. Und der Dreikaiserbund mit Russland und Deutschland ging in die Binsen. Ein interessanter Exkurs in die Weltpolitik, aber er nützt uns überhaupt nichts. Wir müssen uns in Southampton wohl an das Hafenamt wenden. Es gilt, auf Dinge zu achten, die vom normalen Betrieb abweichen. Dabei könnte der große Holzkoffer, den die drei Männer mit sich herumtragen, hilfreich sein. Wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr zwei Komiker, was hier im Hafen von Southampton am frühen Morgen los ist? Und ich soll nach einem einzigen Koffer suchen? Ich bin mit den Abläufen dieses Hafens leider nur ungenügend vertraut, Sir. Aber sicher können Sie mir als Hafenmeister einen gewissen Überblick verschaffen. Nur um eins klarzustellen, Das hier ist kein kleiner Yachthafen. Wir haben hier Werften, Lagerhäuser, Schlepper, Frachter und Passagierdampfer. Und die Schiffe fahren von hier aus jeden verdammten Zipfel Europas, Nordafrikas und Nordamerikas an. Schauen Sie raus! Wir haben noch nicht mal Morgengrauen und es ist schon der Teufel los. Dann versuchen wir es anders. Ich denke, die Werften können wir bei unserer Suche nach den drei Männern ausklammern. Sie suchen keine Arbeit, sondern wollen so schnell wie möglich das Land verlassen. Ferner streichen wir die Schiffsverbindungen nach Nordamerika von unserer Liste. Warum das? Eine solche Passage ist zu teuer. Sie befinden sich auf der Flucht und verfügen demnach sicher nur über unzureichende Geldmittel. Und wenn Sie als blinde Passagiere an Bord gehen? Nicht mit einem großen Holzkoffer. Also gut. Dann bleiben also nur noch die Passagierdampfer und Frachter nach Europa und in Richtung Nordafrika. Denken Sie an das, was Mr. Moffat gestohlen haben soll, Brown. Ist Nordafrika als Ziel wahrscheinlich? Unmöglich ist es nicht. Ein Teil unserer potenziellen Feinde hat Kolonien in Afrika. Das wäre aber doch eine sehr umständliche Art, das Diebesgut an den Mann zu bringen. Kann mir einer von euch zwei Clowns mal kurz erklären, worum es jetzt schon wieder geht? Leider nein. In dieser Frage hält sich Mr. Brown leider äußerst bedeckt. Weiter, Holmes. Womit können wir die Möglichkeiten noch eingrenzen? Ich denke, wir können auch Schiffe ausschließen, deren Passagierlisten sich seit mehr als 2 Tagen nicht mehr verändert haben. Wir suchen nach einem Schiff, auf dem 3 Passagiere sehr kurzfristig Passagen gebucht haben. Und wenn Sie nun auf einem Frachter mitfahren? Dann haben wir äußerst schlechte Karten. Ich halte aber auch dies für wenig wahrscheinlich. Warum? Im Kontakt mit einer Frachterbesatzung würden Sie als Mitreisende garantiert mit Fragen konfrontiert, die Sie nicht beantworten wollten. In der Menschenmasse auf einem Passagierdampfer würde man sie hingegen kaum beachten. Also richten wir unser Augenmerk auf Dampfer, deren Passagierlisten sich kürzlich noch verändert haben. Können Sie als Hafenmeister uns diese Listen besorgen? Bis wann? Bis vor einer Stunde. Verdammt! Warum war dieser Hafenmeister nicht in der Lage, das Auslaufen dieses Schiffes zu verzögern? Ich hätte Moffat nur noch finden und von Bord bringen müssen. Ihre Geschichte, dass Moffat ein Erbschleicher sei, war ihm offensichtlich nicht stichhaltig. Vielleicht hilft es, wenn Sie den Menschen ab und zu die Wahrheit sagen. Von gestohlenen Staatsdokumenten durfte er nichts erfahren. Wie dem auch sei. Da wir uns nun ebenfalls an Bord der Nora Craner befinden, ist uns der Mann mit seinen beiden Begleitern sicher. Bis das Schiff im Hafen von La Coruña Zwischenstation macht, bleiben uns etwa 3 Tage. Bis dahin sollte es uns gelingen, Mr. Moffat zu finden und zu verhaften. Der Vorteil eines Dampfers ist, dass ihn während der Überfahrt niemand verlassen kann. Sie haben recht, Holmes. Wir dürfen aber auf keinen Fall offiziell ermitteln. Wir müssen das diesmal heimlich machen. Wir haben uns im Hafen von Southampton schon zu weit rausgewagt. Sie vergessen, dass wir bereits Aufmerksamkeit erregten, als wir als letzte Passagiere ohne Gepäck kurz vor dem Ablegen an Bord kamen. Dass Sie dem Zahlmeister sofort eine Stange Geld zugesteckt haben, damit er uns ein Notquartier zuweist, machte uns auch nicht gerade unauffällig. Was hätte ich Ihrer Meinung nach denn tun sollen? Wir hatten keine Zeit mehr, um dezent vorzugehen. Ich möchte Ihnen nur verdeutlichen, dass es für Heimlichkeiten zu spät ist. Wir sollten zumindest den Captain darüber informieren, wen wir suchen. Und was ist, wenn er wissen will, warum wir die Männer suchen? Sagen wir ihm die Wahrheit. Sind Sie verrückt? Keineswegs. Dass Mr. Moffat Staatsgeheimnisse gestohlen hat, können Sie getrost für sich behalten. Bei Biddle, Hayward und Moffat handelt es sich aber immer noch um Bankräuber, Mörder und entflohene Häftlinge. Verdammt, natürlich. Da die Nora Craner unter britischer Flagge fährt, befinden sie sich streng genommen noch auf britischem Hoheitsgebiet. Damit sind die britischen Behörden offiziell für sie zuständig. Zeigen Sie dem Captain also einen Ihrer Ausweise, welchen ist mir egal, und lassen Sie sich die Liste mit den Kabinenbelegungen geben. Verstanden. Ich bin so schnell wie möglich wieder da. Bitte kümmern Sie sich auch um ein vernünftiges Frühstück. Als Sie mich gestern Abend so unerwartet abgeholt haben, hatte ich gerade einen Fall abgeschlossen. Meine letzte Mahlzeit nahm ich gestern Mittag zu mir. Später, Holmes! Im Laufe unserer Seereise wären auch gewisse Ersatzkleidungsstücke und etwas Seife hilfreich. Ich habe nur das dabei, was ich am Leib trage. Da Sie sich an Bord meines Schiffes befinden, muss ich darauf bestehen, Sie bei der Verhaftung zu begleiten, Mr. Brown. Das ist Ihr gutes Recht, Captain. Bitte halten Sie sich aber im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Soll ich nicht besser Verstärkung rufen? Wir wollen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Mr. Holmes und ich werden mit den Burschen schon fertig. Wenn Sie das sagen, Mr. Brown. Heiliger Klabautermann, entflohene Häftlinge. Wenn ich das gewusst hätte. Konnten Sie nicht, Captain. Wie weit ist es noch? Die vorletzte Kabine rechts. Dann leise jetzt. Auf mein Kommando gehen wir rein. Himmel, Brown. Sie tragen eine Pistole bei sich? Ist mir auch neu. Die Waffe verschafft uns einen großen Vorteil. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite, Holmes. Wir gehen folgendermaßen vor. Ich gehe als Erster rein. Sollte einer der drei Männer eine Waffe heben, schalte ich ihn aus. Sie folgen mir dann, Holmes. Und Sie, Captain, bleiben auf dem Gang. Bitte seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Captain. Unser Mr. Brown scheint Übung in solchen Dingen zu haben. Legen Sie die Hand an die Entriegelung, Holmes. Auf drei entriegeln Sie und ich trete die Luke auf. Wie Sie wünschen. Machen Sie sich über mich lustig, Holmes? Bei meinen Fällen trete ich in der Regel keine Türen ein. Aber jeder hat eben seine eigenen Methoden. Also, bereit? Bereit. Eins, zwei, drei! Hände hoch! Sonderpolizei! Der Stille in der Kabine zufolge sind die drei Männer vor Schreck eingeschlafen. Verdammt! Ihre Liste ist falsch, Captain. Die Kabine ist leer. Ausgeschlossen. Bei so etwas macht meine Crew keine Fehler. Wenn Sie gestatten, Brown, nehme ich die Kabine mal in Augenschein. Kommen Sie rein, Holmes. Wie Sie sich mit eigenen Augen überzeugen können, ist diese Kabine gar nicht belegt. Wenn wir Pech haben, lagen wir sogar mit der Passagierliste daneben und sind auf dem falschen Schiff. Keineswegs. Die Nora Craner ist definitiv das korrekte Schiff. Wenn Sie Ihren Blick auf den Boden richten, werden Sie etwas Asche und mehrere zertretene Zigarrenstummel bemerken. Ja, und? Riechen Sie mal, Brown. Kalter Zigarrenrauch? In der Tat. Und zwar von einer ganz besonderen Art Zigarren. Es riecht nach der eigentümlichen Sorte, die die Holländer aus Ostindien in England einführen. Sie sind meist in Stroh gewickelt. Reste dieser Zigarrensorte lagen auch im Schlafraum des ermordeten Mr. Blessington. Donnerwetter, Holmes. Das wäre der Beweis, dass sich Biddle, Hayward und Moffat tatsächlich bis vor kurzem in dieser Kabine befunden haben. Aber warum sind sie nicht mehr hier? Und wo sind sie hin? Als sie sahen, wie wir zwei an Bord kamen, schöpften sie Verdacht. Danach rafften sie alles, was sie bei sich hatten, zusammen und ergriffen die Flucht. Aber wohin? Captain? Ja? Die gesuchten Männer haben ihre Kabine geräumt. Wo könnten sie sich an Bord der Nora Craner mit ihrem Gepäck verstecken? Ach je, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Allein die Kabinen der zweiten Klasse verteilen sich auf das Ober-, Haupt- und das Zwischendeck. Dazu kommen noch die Gemeinschaftsunterkünfte der dritten Klasse sowie Räume für Schiffstechnik und Ausrüstung. Wir können zu zweit nicht das ganze Schiff durchsuchen. Dazu brauchen wir Hilfe. Ich sehe eine Alternative, die weniger aufwendig ist. Raus damit! Die drei Männer können sich nicht tagelang auf einem Schiff verstecken, ohne etwas zu essen. Da sie fürchten, entdeckt zu werden, werden sie sich in keinem der Speisesäle blicken lassen. Und weiter! Sie werden sich Lebensmittel aus einer der Vorratskammern oder aus der Kombüse stehlen müssen. Wann ist dort am wenigsten los, Captain? Zur Nachtschicht. Die Nachtschicht bereitet nur den nächsten Tag vor. Dann legen wir uns zur Nachtschicht im Bereich der Kombüse auf die Lauer. Zumindest einer der drei Männer wird dort in einer der folgenden Nächte auftauchen. Wenn wir es geschickt anstellen, führt er uns direkt zu seinen beiden Kumpanen. Könnten Sie nicht auch am Tag etwas mitgehen lassen? Das werden Sie nicht, denn der Captain wird die Tagesschicht zu besonderer Aufmerksamkeit auffordern. Im Bereich der Kombüse und der Vorratskammern darf sich tagsüber absolut niemand aufhalten, der dort nicht hingehört. Das lässt sich machen. Ich fürchte, wir haben verloren, Holmes. Zwei Nächte vertrödelten wir bei den Vorratskammern und niemand ist gekommen. Sehen Sie nur, wer hier in La Coruña noch alles an Bord kommt. Jetzt wird das Gewimmel auf der Nora Craner noch unübersichtlicher. Ich finde es vielmehr beruhigend, Biddle, Hayward oder Moffat auf der anderen Anlegebrücke mit den von Bord gehenden nicht entdeckt zu haben. Das heißt, sie sind noch auf dem Schiff. Aber sie haben sich irgendwie in Luft aufgelöst. Bald fährt unser Dampfer schon weiter nach Lissabon und wir haben noch keine Spur. Sie haben entweder ein beachtliches Durchhaltevermögen oder aber eine andere Möglichkeit gefunden, sich mit Essen zu versorgen. Wie? Jemand aus der Besatzung oder ein Passagier hilft Ihnen. Entweder gegen eine Bezahlung oder unter Zwang. Ich werde den Captain darauf ansprechen. Das kann ja praktisch jeder an Bord der Nora Craner sein. Nein. Es können nur Personen sein, die sich anders verhalten als üblich. Und was könnte das sein? Zum Beispiel ein Passagier, der viel mehr Speisen ordert, als er verzehren kann. oder ein Küchenjunge, der plötzlich besonders freigebig ist oder regelmäßig zu spät zum Dienst erscheint. Irgendeine Abweichung vom normalen Betrieb muss es geben. Woher hast du das Geld, um dir Sekt leisten zu können, Peter? Hab ich mir dazu verdient, Captain. Und was musst du dafür tun? Raus mit der Sprache, Peter. Diese beiden Gentlemen arbeiten für die Sonderpolizei. Aber ich mach doch überhaupt nichts Schlimmes. In der zweiten Klasse sind ein paar Eigenbrötler, die nicht in den Speisesaal wollen. Also bringe ich ihnen ihr Essen runter. Ist Ihnen aus der zweiten Klasse etwas von einem Gelddiebstahl zu Ohren gekommen, Captain? Nein, aber im Zwischendeck in der dritten Klasse ist in den vergangenen Tagen manches abhanden gekommen. Dann haben wir sie. Die drei Männer haben Passagiere bestohlen, um diesen jungen Mann hier bezahlen zu können. Und während wir bei den Vorratskammern gewartet haben, waren sie stets gut mit Lebensmitteln versorgt. Diese Überfahrt raubt mir noch den letzten Nerv. Wir müssten heute noch Porto passieren. Ich hoffe, bis Lissabon haben wir die Affäre endlich hinter uns. Bin ich jetzt verhaftet? Ich will dir die Wahrheit sagen, Peter. Die drei Männer, denen du Speisen zukommen lässt, sind Bankräuber, entflohene Häftlinge und Mörder. Mr. Brown und ich suchen sie bereits, seit wir in Southampton abgelegt haben. Aber das wusste ich doch nicht. Ich habe ihnen nur was zu essen gebracht. Wann sollst du ihnen wieder etwas bringen? Heute Abend. Aber ich verspreche ihnen, dass ich das nicht... Ich werde das auf keinen Fall mehr tun. Ich möchte aber, dass du es tust, Peter. Liefere das Essen aus wie sonst auch. Nur diesmal werden dich Mr. Holmes und ich begleiten. Halten Sie das für klug, Mr. Brown? Offensichtlich sind diese drei Männer gefährlich. Ich fürchte, uns bleibt keine Alternative, Captain. Wir müssen Biddle, Hayward und Moffat in Sicherheit wiegen. Das wird uns dabei helfen, sie zu überwältigen. Das gefällt mir nicht. Peter ist eigentlich ein guter Junge. Ich darf ihn nicht zu einer Gefahr aussetzen. Bitte lassen Sie mich mitgehen, Captain. Ich möchte alles wieder gut machen. Also gut. Aber ich werde ebenfalls mitkommen. Wir gehen ähnlich vor wie vor ein paar Tagen, Holmes. Ich gehe als Erster rein. Sie kommen nach und versperren den Zugang zur Kabine. Dann haben wir die drei im Sack. Da vorne ist die Kabine. Sagen Sie mir, was ich tun soll, Mr. Brown. Wortlöffel versteht sich. Statt mit Geld sollten wir ihn diesmal mit Schlägen bezahlen. Halt dich zurück, Hayward. Bisher klappt alles wie am Schnürchen. Und die Schnüffler haben keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe Hunger und ich komme hier drin wie ein Maulwurf vor. Bis Lissabon dauert es nicht mehr lang. Wir sollten uns jetzt lieber überlegen, wie wir diesen verdammten Holzkoffer sicher durch den portugiesischen Zoll bekommen. Lassen wir das Scheißding noch einfach hier. Wir sind in Sicherheit. Nur das zählt. Wir haben kein Geld mehr, Hayward. Für einen Neuanfang brauchen wir die Bezahlung, die uns der Koffer einbringt. Ach, Scheiße! Was soll ich jetzt tun? Mach dich so wie immer bemerkbar. Mach ich. Das Klopfzeichen. Der Junge ist da. Na endlich, Kleiner. Das nächste Mal gefälligst wieder pünktlich. Rede nicht, Hayward, sondern mach ihm die Luke auf. Bin ich etwa dein Pförtner, Moffat? Jetzt mach schon, Hayward. Das Essen wird kalt. Also gut. Geh von der Luke weg, Peter. Ich hoffe, du bringst was Gutes, Kleiner. Sonst zieh ich dir die Ohren lang. Ich bin weg. Achtung! Und jetzt her mit Happy Happy. Ich bin schon ganz... Hände hoch! Scheiße, die Bullen! Hände hoch und zurück an die Wand. Ihr anderen zwei auch. Bitte. Geh aus der Schusslinie, Hayward. Vorsicht, Brown, eine Waffe. Peter! Noch eine falsche Bewegung und ihr zwei liegt auch da. Das Schwein hat Biddle umgelegt. Schieb seine Pistole mit dem Fuß zu mir. Keine hektische Bewegung. Tu, was er sagt, Hayward. Es ist aus. Das wirst du noch bezahlen, du Scheißkerl. Wie geht es dem Jungen, Captain? Meine Schulter. Es tut weh. Er blutet sehr stark. Der Querschläger hat ihn getroffen. Übernehmen Sie für mich an der Luke, Captain. Ich kann ihm helfen. Sind Sie Arzt, Holmes? Nein, aber mein Mitbewohner in London ist ein guter Arzt. Ich habe ihm oft zugehört. Dann gehen Sie schnell zu ihm. Helfen Sie Peter. Und Sie helfen Mr. Brown. Lassen Sie niemanden aus der Kabine. Darauf können Sie Gift nehmen. Wie geht's dir, Peter? Hier ist überall Blut. Dann sehen wir besser mal nach. Scheiße. Was machen Sie denn? Verzeihung, ich vergaß dich vorzuwarnen. Und? Wie sieht's aus, Holmes? Es gibt eine Ein- und eine üble Austrittswunde. Das war ein Durchschuss. Bekommen Sie das hin, Holmes? Ich gebe mein Bestes. Ich werde die Wunde mit allem, was wir gerade haben, abbinden. Und dann bringe ich dich zum Wortarzt, Peter. Dann fangen Sie schon an! Und nun zu dir, Moffat. Wo hast du die Dokumente versteckt? Welche Dokumente? Die Dokumente aus deinem Einbruch. Die Dokumente, die du verkaufen willst, du verdammter Spion! Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sind sie in diesem Holzkoffer? Natürlich sind sie da drin. Warum sonst solltet ihr dieses schwere Ding mit euch rumschleppen? Scheiße, das hat uns ein Trigger eingebrockt. Ich wusste doch, dass es dem Koffer nur Scherereien bringt, ey. Öffne den Koffer, sofort! Das können wir nicht. Wir haben keinen Schlüssel. Und wir haben wirklich keine Ahnung, was in dem Koffer ist. Sie bringen einen Koffer mit ungeklärtem Inhalt auf mein Schiff? Erzähl mir keine Märchen. Du öffnest jetzt auf der Stelle diesen Koffer, Moffat. Ich sagte schon, ich kann ihn nicht öffnen. Geht es jetzt besser, Peter? Sie haben mich wie ein Paket verschnürt. Aber es ist schon besser. Ich zähle jetzt bis drei. Bis dahin ist der Koffer auf. Oder ich schieße. Eins. Ich kann ihn nicht öffnen. Tun Sie, was der Mann sagt. Er meint es ernst. Zwei. Schon gut, ich mach das. Ich werde das verdammte Scheißding aufbrechen. Also vorwärts. Ist ja schon gut. Jetzt nur nicht nervös werden. Ich hole jetzt ein Klappmesser aus meiner Tasche. Das werde ich brauchen. Ganz langsam. Nur keine Panik. Hier ist das Messer. Mit der Klinge breche ich jetzt das Schloss des Holzkoffers auf. Vorwärts! Meine Geduld ist am Ende! Siehst du, war ganz einfach. Ich klappe den Koffer jetzt auf. Augenblick, Brown. Wenn Moffat zu dem Koffer keinen Schlüssel hat, enthält er die Dokumente nicht. Scheiße! Das Ding da drin sieht aus wie eine... Oh mein Gott, wo bin ich? Was ist passiert? Ich kann dich beruhigen, Peter. Tatsächlich leben wir noch. Wir konnten noch eines der Rettungsboote erreichen, bevor die Nora Craner versunken ist. Was sagen Sie da? Oh mein Gott, wir treiben auf dem offenen Meer. Sind das in den anderen Booten etwa alle, die noch da sind? Ich fürchte ja. Mehr haben es nicht geschafft. Aber wie ist das passiert? In dem Holzkoffer war eine schwere Bombe. Sie hat ein so großes Loch in den Rumpf gerissen, dass der Dampfer einfach gekentert ist. Nach 15 Minuten war er untergegangen. Eine Bombe? Aber warum? Das wüsste ich auch gern. Irgendwo in der Unterwelt von London sitzt ein wahrer Dämon von einem Verbrecher. Aber ich werde herausfinden, wer das ist. Aber was wird denn jetzt aus uns? Ich gehe davon aus, dass man nach uns suchen wird. Jedenfalls, sobald man die Nora Craner in Lissabon vermisst. Das kann Tage dauern. Ich weiß, Peter. Wir könnten auch versuchen, irgendwie die Küste zu erreichen. Leider bin ich kein Seemann. Ich bin beratender Detektiv.